RuneQuest, Cthulhu, Sturmbringer und Gloranta. Seit 25 Jahren unterstützt die RuneQuest-Gesellschaft die Klassiker der internationalen Rollenspielszene. Und gegen das Böse in der Welt geht's mit Eigenschaften, Attributen, Fertigkeiten und Leidenschaften. Und wie die Charaktererschaffung im Detail funktioniert in RuneQuest 6, das erfahrt ihr heute hier in Questlog, dem Podcast der RuneQuest-Gesellschaft. Herzlich willkommen zu einer neuen Episode von Questlog. Und wie immer sagen hallo einmal ich bin der Olli. Und der André, hallo. Hi, wir haben uns für das neue Jahr ein etwas neues Konzept überlegt. Das bedeutet, wir wollen am Anfang jeder Episode erstmal über Neuigkeiten quatschen. André, was gibt's Neues? Es gibt Neues, dass wir am Ende des Jahres schon wieder ein neues Supplement draußen hatten. Hooray! Hooray! Wir haben ein kleines Heft publiziert namens Thendla. Wenn sich jemand, der sich schon länger die RuneQuest-Produkte verfolgt, kann sich erinnern, Thendla ist die Hintergrundwelt unseres Quellenbandes, die Küsten von Corantia bzw. von das Taskanische Imperium. Mhm. Thendla selber ist ein kleines Heft, 32 Seiten stark, was in die Welt Thendla einführt, einschließlich Charaktererschaffung für diese Welt. Das Interessante daran sehe ich jetzt einmal, dass das Cover erstmal die Welt Thendla zeigt, dass man auch mal eine schöne kleine Farbkarte davon hat. Das zweite ist, ich kann mir potenziell vorstellen, zwei gute Einsatzmöglichkeiten für das Thendla-Heft. Die erste ist die, wenn ihr euch vorstellen könntet, anhand dessen, was ihr an Rezensionen oder von unseren Blurb-Texten, dass ihr auf Thendla oder Corantia halt spielen wollt, aber nicht sofort euch damit 35 Euro für Corantia beziehungsweise nochmal 20 Euro für das Taskanische Imperium verpflichten wollt, bevor ihr dann überhaupt seht, ob das überhaupt was euch ist, dann gebt ihr einfach nur 5 Euro aus, besorgt euch das Thendla-Heft, lest euch da rein, könnt euch Gedanken dazu machen, vielleicht auch schon mal ein paar Charaktere erschaffen damit, und wenn ihr findet, das ist toll, das ist schön, dann habt ihr die Möglichkeit, mehr über die Welt zu erfahren, mehr Details als über Corantia und das Taskanische Imperium. Die zweite Möglichkeit ist dazu, ihr habt Corantia schon und vielleicht sogar auch das Taskanische Imperium und möchtet dort in dieser Welt spielen, aber möchtet eure Spieler auch dazu kriegen, in diese Welt tiefer einzutauchen und möchtet denen nicht alles vorkauen, wie die Welt funktioniert, wie das alles aussieht. Möchtet denen aber auch nicht das 224-seitige dicke Buch von Corantia in die Hand zu drücken und sagen, hier, lest dich da mal rein, da werden wir spielen. Zum Zweiten sind natürlich auch einige Informationen drin, die für Spieler nicht sind. Aber man kann denen einfach ein Heftchen in die Hand drücken, dann können sich die Spieler da mal kurz durcharbeiten, können sich da mal was anlesen und ihr könnt in euren Spielrunden dann gleich mit Begriffen um euch werfen und geografische Bereiche vielleicht erwähnen und Kulturen erwähnen, ohne sie weit jedem Spieler nochmal vorkauen zu müssen, sondern könnt davon ausgehen, die Spieler haben es ja gelesen und können dann gleich in die Welt ein bisschen detaillierter einsteigen. Okay, also zum einen als kleiner Spielerleitfaden, als auch als Appetizer für das Setting gedacht. Das Ganze gibt's als PDF schon seit letztem Jahr. Das gibt es schon seit Ende Dezember, jawohl. Der Drucker war nicht ganz so schnell. Das gedruckte Heft kam am 23.12. wieder, hat nicht ganz gereicht, um als Weihnachtsgeschenk noch irgendwo unterm Tannenbaum zu landen, aber ist dann direkt jetzt Anfang Januar verfügbar gewesen. Und bestellbar über die üblichen Kanäle. Bestellbar über Händler, die uns lieb haben, unsere eigene Website oder natürlich über Pegasus-Spiele. Wir geben da an, dass bei Thendla sich über einen Sonderpreis handelt. Es wird hier einfach nur pauschal 5 Euro kosten. Wir sind ja ein Verein und kein Verlag. Wir können uns das erlauben, ein Heft mal zu subventionieren. Und gerade das Thendla-Heft, sowohl für Spielleiter als auch für Spieler, ist es wert, einfach subventioniert zu werden. Okay, was erscheint als nächstes? Als nächstes, ja. Wenn man ein größerer Verlag wäre, würden wir jetzt davon wahrscheinlich reden, was dann demnächst auf der RPC erscheint. Wir sind kein großer Verlag, wir sind ein kleiner Verein, können uns dann aber erlauben, dafür in kleinen Häppchen auch was zu veröffentlichen. Und das nächste Heft wird tatsächlich Xamoxis Schale der Reinigung sein. Das ist ein Abenteuerheft, spielt in der Welt Meros, etwas außerhalb davon, ist ein um die 20 Seiten starkes Heft, was dann jetzt schon Ende Januar, Anfang Februar erscheinen wird. Ende Januar wahrscheinlich das PDF, Anfang Februar dann das gedruckte Heft. Okay, wunderbar. Und geht's in diesem Jahr noch weiter mit Abenteuerheften? Wir haben vor, so alle 2 bis 3 Monate ein weiteres Heft zu veröffentlichen. Das heißt, dass wir wahrscheinlich erst im März wird dann das nächste Heft kommen. Es ist etwas in Mache, das wird allerdings noch, hängt ein bisschen dran, wie schnell der Übersetzer ist. Und wir haben ein weiteres Abenteuerheft schon fertig übersetzt und layoutet. Also behalten wir allerdings in der Hinterhand, falls wir irgendwo mal ins Stocken geraten mit unserer Veröffentlichungsreihenfolge, dass wir dann eben keine große Loch haben, sondern einfach ein weiteres Abenteuer einstreuen können. Und natürlich kommt was zu RPC und natürlich kommt was zu Spiel. Aber das ist noch zu früh, das genau anzukündigen. Ich möchte also nichts ankündigen, von dem ich nicht weiß, dass es nicht auch hundertprozentig kommt. Okay, Sender ist da, Xamoxische Schale der Reinigung, auf jeden Fall Januar, Februar. Und die nächsten Publikationen sind für März und Mai geplant. Wie ist denn der aktuelle Stand zum Thema Abenteuerwettbewerb? Der Abenteuerwettbewerb ist offiziell eigentlich beendet. Am 15.01. war der Einsendeschluss. Dazu haben wir aber über alle möglichen Kanäle, also das Tunnelhorn-Forum, Facebook-Seite, Website und an alle Unterstützer des Crowdfundings, haben wir passend verlautbaren lassen, dass jeder, der uns bis zum 31.12. ankündigt, dass er etwas in Arbeit hat, das also schon angefangen hat, dass für den die Abgabefrist bis auf den 31.01. verlängert wird. Wir möchten ja nicht, dass es daran scheitert, dass irgendjemand ein paar Tage zu wenig Zeit hatte, um die Stats für seine NPCs zu machen. Also haben wir gesagt, okay, jemand, der wirklich schon angefangen hat und konkret auch vorhat, was abzugeben, dass der dann auch die Möglichkeit hat, sein Abenteuer zu komplettieren. Ich habe von vier Personen eine Ankündigung, ja, es ist etwas in Mache und wir hoffen, dass wir es hinkriegen, das noch abzugeben. Und ein Abenteuer ist sogar schon eingetroffen. Das heißt, im besten Fall haben wir fünf Teilnehmer. Das ist doch für das erste Mal eines Wettbewerbs doch gar nicht mal so schlecht. Und auch die wollen wir dann eventuell im Laufe des Jahres veröffentlichen. Erstmal kommt die Auswertung der ganzen Abenteuer. Die Jury wird sich beraten, wird gucken, dass wir die Preisträger küren. Dann wird geguckt, inwieweit das ins Konzept passt überhaupt als Ganzes und ob sie denn überhaupt Veröffentlichungswerte sind, spielbar für fremde Gruppen und verständlich für Personen, die nicht gerade die Autoren waren. Und dann haben wir vor, die in ein oder zwei Heften auch tatsächlich der Allgemeinheit vorzustellen. Das heißt, was Veröffentlichung angeht, ist auf jeden Fall das erste Halbjahr schon gut durchgeplant. Und was wir an dieser Stelle auch ankündigen können, ich habe jetzt per E-Mail eine Zusage bekommen. Wir werden dieses Jahr zum ersten Mal einen Stand auf der RPC haben. Wie das Ganze genau abläuft im Detail, weiß ich noch nicht, weil ich kenne zwar die Spielemesse, aber die RPC ist halt von Ausstellerseite her ein neues Thema für uns. Freuen wir uns auf jeden Fall drauf, werden dort unsere Produkte anbieten können, werden vielleicht die ein oder andere Demo-Runde anbieten und stehen für Fragen und sonstige Gespräche gerne zur Verfügung. Kommt alle vorbei, sprecht uns an zum Quatschen auf ein Glas Wasser oder einen Kaffee oder was auch immer. Wir freuen uns drauf. Und ob. Okay, soweit zu den News. Was uns angeht von der Rundquest-Gesellschaft, noch zwei schicke Hinweise, die ich euch nicht vorenthalten möchte. Wer ihn noch nicht kennt, sollte auf jeden Fall mal in den SK-Podcast reinhören. Da gibt es aktuell zwei Ausgaben mit einem Interview von Werner Fuchs. Sehr, sehr, sehr, sehr interessant. Werner Fuchs, glaube ich, jedem, der mit in Deutschland Rollenspielen macht, ein Begriff. Sollte man sich auf jeden Fall anhören. Total interessant, so ein bisschen die Geschichte, wie das Rollenspiel nach Deutschland kam. Und besonders natürlich im ersten Teil ab Minute 34 sein Bedauern, dass er damals Tunnels and Trolls auf Deutsch gemacht hat und nicht RuneQuest. Was er jetzt 30 Jahre später nochmal extra erwähnt, was er sagt, das habe ich damals falsch gemacht. Und der zweite Hinweis, bei YouTube gibt's ein schickes Video von Otherland, eine Spezialbuchhandlung für Fantasy und Science Fiction in Berlin, die aber auch Rollenspielprodukte anbieten. Und die haben ein kleines Video gemacht, auch zum Thema RuneQuest, unter dem Titel Würfelgeklapper. Müsst ihr doch mal unter YouTube finden. Ich gucke mal, ob ich den Link hier irgendwie drunter setze. Auf jeden Fall Empfehlung, hört euch das mal an oder schaut euch das mal an. Sehr, sehr interessant. Falls euch Brettspiele bzw. Kartenspiele in der Hintergrundwelt Gloranta interessiert, gibt's einen aktuellen Kickstarter, auf den wir hinweisen können. André. Ja, unter dem Namen Khan of Khans ist bei Chaosium gerade ein Kartenspiel in Planung, das mit Kickstarter finanziert werden soll und dort schon eigentlich komplett voll vorfinanziert ist, auf der wir jetzt aber nur noch auf den Stretch Goals rumreiten, um Chaosium möglichst viele Zusatzkarten und Zusatzmaterial aus den Rippen zu leiern. Wer also sich dafür interessiert, mit netten Illustrationen ein familientaugliches Kartenspiel auf der Welt Gloranta zu haben, der ist genau dort richtig aufgehoben. Es sieht wirklich sehr nett aus. Ich habe es auf der Spielmesse letztes Jahr schon testspielen können. Es ist wirklich ein schönes Spiel, was für das man eigentlich keine Informationen zur Hintergrundwelt Gloranta haben muss, aber man bekommt durch das Kartenspiel zwangsläufig während des Spielverlaufs einfach Hintergrundinformationen zu Gloranta, so, wodurch man einerseits ein bisschen angeteasert wird in die Welt, wenn man sich damit noch nicht auskennt. Es macht einfach mehr Spaß, wenn man in einer Welt ein Spiel spielt, die einem vielleicht auch am Herzen liegt. Das ist dann für die Fans von Gloranta, die dann einfach dadurch vielleicht auf dieses Spiel kommen, was sie sonst vielleicht nicht gespielt hätten, wenn es nicht den Glorantha-Hintergrund hätte. Also ich habe es leider noch nicht Test gespielt, aber ich habe es mir angeschaut, jetzt die Videos dazu und die Regeln. Es klingt, als sei es eher einfach, also wie du gerade sagtest, familientauglich, ja, und relativ schnell. Ich glaube, eine Partie dauert so 20 Minuten. Also für Kinder ab 7 Jahre und 20 Minuten Spielzeit ist schon okay. Das ist schon ganz gut gerechnet. Die Illustrationen erinnern mich, sind so ein bisschen comic-mäßig, so ein bisschen funny-mäßig, erinnert mich so ein bisschen an Munchkin. Ja, genau, und sind vor allem sehr klischee-lastig. Ja, natürlich. Das ist sehr, sehr klischee-lastig und verniedlicht das Ganze. Aber es stehen auch kleine Zusatztexte auf den Karten und auch in der Spielanleitung und auf dem Spielbrett. Und dadurch kriegt man Bestimmungstexte zu den passenden Karten und den ganzen Hintergründen, die man da sieht. Und das ist einfach niedlich und ja, der Wiedererkennungswert ist einfach schön. Wer sich also dafür interessiert, schaut es euch an auf Kickstarter. Khan of Khans, ein Kartenspiel in Glorantha, vom Chaosium herausgegeben und ein Spiel von Rainer Knizia. Okay, so viel zu den News und aktuellen Themen, die wir wert fanden, euch mitzuteilen. Dann würde ich sagen, gehen wir jetzt mal ins Thema. Und Thema bedeutet, wir werden heute etablieren eine neue Reihe, so nennen wir es mal, und zwar RuneQuest im Detail. Wir haben ja bereits die erste Episode gemacht über RuneQuest im Allgemeinen, die Publikationsgeschichte und was ist das Besondere am System, haben wir mal grob angerissen. Wir wollen mit der heutigen Episode anfangen, euch RuneQuest im Detail vorzustellen. Das heißt, wir nehmen uns einen Regelaspekt raus und quatschen darüber, ganz platt gesagt. Und wir beginnen mit dem Part, der auch üblicherweise am Beginn eines Rollenspiels steht, nämlich der Charaktererschaffung. Ja, die Charaktererschaffung war schon seit jeher, seit D&D-Zeiten, immer von irgendwelchen Eigenschaften geprägt. Das ist auch bei RuneQuest übernommen worden. Das ist aber so ziemlich einen der wenigen Aspekte, die von D&D auf RuneQuest übergegangen sind, dass man die Eigenschaften Stärke, Konstitution, Größe, Geschicklichkeit, Intelligenz, Mana und Charisma mit 3W6 auswürfelt und diesen Wert einfach einträgt. Ab da beginnt sich RuneQuest halt sehr stark von D&D zu entfernen. Wobei das Auswürfeln der Eigenschaften war früher, glaube ich, üblich, ist mittlerweile, glaube ich, bei den meisten Rollenspielen einem Punktekaufsystem gewichen. Häufig ist es da komplett bei geblieben oder es wird eher beschreibend genommen. Man nimmt halt eher dann die Attribute, die sich aus sowas ergeben, aber die Eigenschaften selber werden häufig nicht so hoch bewertet wie bei RuneQuest oder dem alten D&D halt. RuneQuest 6 hat er 3 Möglichkeiten, die Eigenschaften zu bestimmen. Entweder ist die Möglichkeit, klassische Methode, 3W6 würfeln, der Reihe nach runterschreiben, wie man es eben erwürfelt hat und versuchen, aus dem, was man erwürfelt hat, dann ein Charakterkonzept im Kopf zu haben. Wenn ich also sehe, was mein Charakter nicht gebaut, den ich gerade erwürfelt habe, welche Werte er hat, daraus versuche ich dann zu machen, was würde der, wenn er auf der Welt ist, was würde er beruflich für Möglichkeiten ergreifen oder was kann er aus seinem Leben machen. Die zweite Möglichkeit ist, ein Punktepool, die Punkte zu verteilen auf diese Eigenschaften. Damit habe ich als Spieler natürlich viel mehr Möglichkeiten, das so zu gestalten, wie ich vielleicht schon was im Kopf habe, ein Charakterkonzept. Ja. Hat aber den Nachteil, dass ich natürlich nur Punkte verteile, die dem Durchschnittswert der erwürfelten Eigenschaften sozusagen ergeben. Wobei ich beim Würfeln, wenn ich viel Glück habe, natürlich auf eine höhere Gesamtpunktzahl kommen kann. Die dritte Möglichkeit, das ist auch die ich verwende, muss ich persönlich sagen, ich würfel 7-mal diese Eigenschaften. Also 7 Eigenschaften aus, lasse dann die Werte aber zuordnen, wie es dem Spieler für sein Charakterkonzept in den Sinn kommt und nicht in der Reihenfolge, in der die Eigenschaften auf dem Charakterblatt stehen. Ist im Prinzip ein Vorgehen, was vielen auch von Call of Cthulhu bekannt sein könnte. Das Charakterentwicklungskonzept zieht sich durch alle Basic Role-Playing-Spiele, wo Call of Cthulhu eben keine Ausnahme ist. Okay, ich bin natürlich etwas anders. Ich arbeite gerne mit diesen Aufbaupunkten. Also ich nehme die 80 Punkte, verteile sie, rechne sie hin und her. Hat für mich den Vorteil A, ich habe nicht das Risiko des Würfelpechs, dass ich halt weniger Punkte erwürfle und ich habe vor allen Dingen bei allen Spielern eine faire Verteilung, eine faire Ausgangssituation. Wir reden jetzt über das RuneQuest-Regelbuch. Ich meine, als Hausregeln gibt es natürlich mehrere Varianten. Ich kann natürlich auch den Punktepool natürlich einfach erhöhen, einfach sagen, okay, verteilt mal 90 Punkte, Jungs und Mädels, tut das ja kein Abbruch. Oder man kombiniert es, ne? Verteilt mal 77 plus 1W6 Punkte. Nee, gut, ja, viel Spaß damit. Die erwürfelten und dann verteilten Punkte auf die Eigenschaften ergeben dann gleichzeitig abgeleitete Werte, die sogenannten Attribute. Da gibt es eine ganze Menge. Von Aktionspunkten zu Aktionsrang, die wichtig sind im Kampf. Mhm. Bewegungsweite, Glückspunkte, Heilrate, genau, Lebenspunkte, Magiepunkte, all das leitet sich aus den vorher erwürfelten oder festgelegten Eigenschaftspunkten ab. Auch das soweit nichts Ungewöhnliches. Richtig, das wird auch auf Seite 18 des Regelbuches erstmal auf einer einseitigen Übersicht wunderbar zusammengefasst. Genau. Sodass man wirklich diese eine Seite nur aufgeschlagen haben muss, um wirklich aus seinen ausgewürfelten Eigenschaften dann wirklich alles andere abzuleiten, ohne dass man viele Seiten durchblättern muss, um rauszufinden, wie mache ich denn was. Dabei bleibt auch die Kreativität zwar ein bisschen auf der Strecke bei den ganzen Attributsverteilungen, weil die sich einfach rechnerisch aus den ganzen Eigenschaften ergeben. Das stimmt. Das erste Kapitel, da geht es eher so um das Skelett. Da geht es noch weniger um Inhalte, sondern mehr um das Grundgerüst an Grunddaten. Das heißt, ich habe die Eigenschaften, ich habe die daraus abgeleiteten Attribute und ich habe schon mal die Grundwerte der Standardfertigkeiten ermittelt. Genau, Standardfertigkeiten, die jeder im Laufe seines Lebens eigentlich erlernt, beziehungsweise einfach von sich aus kann. Und ich denke mal, da geht es auch wie uns im realen Leben. Wir werden alle mit unseren Grundeigenschaften geboren und so sind wir halt nun mal. Ich kann mich nicht kleiner machen, als ich bin. Ich kann mich nicht größer machen, als ich bin. Ich kann mich bilden, aber ich kann mich nicht intelligenter machen. Wenn ich leichten Schnupfen kriege, kann ich an meiner Konstitution versuchen zu arbeiten, aber mit einer Grundkonstitution werde ich einfach geboren. Das ist erstmal mein Grundbaukasten, für den ich nichts kann. Erst danach kann ich anfangen, damit zu arbeiten. Jetzt werde ich natürlich nur nicht irgendwohin geboren, in einen luftleeren Raum, sondern ich bin eingebunden in eine Kultur und eine Gemeinschaft, wie im richtigen Leben. Und so ist es auch bei RuneQuest. Das heißt, das zweite Kapitel, da kommt dann neben den Werten, die wir im ersten Kapitel ermittelt haben, so ein bisschen Fleisch an den Knochen. Und es geht mehr um Inhalte, nämlich um die Themen Kultur, Hintergrund und Sozialklasse und Familie, gegebenenfalls noch Leidenschaft. Ja, am Anfang muss man sich überlegen, aus welcher Art von Kultur stamme ich. Da gibt es vier verschiedene. Die barbarische Kultur, wobei Barbaren in dem Fall eben sowas wie Stammeskulturen sind. Kelten wären dementsprechend Barbaren, Wikinger wären Barbaren. Die zweite wäre dann Nomaden. Hast du dafür ein passendes Beispiel? Ich würde mal sagen, am ehesten die Indianerstämme ist eine Möglichkeit. Und das zweite ist die Goldene Horde, beziehungsweise irgendwo Mongolenstämme werden auf jeden Fall Nomaden. Irgendwelche kamelreitenden Wüstennomaden, die man so üblicherweise im Kopf hat, ist, glaube ich, zu viel Klischee schon dafür. Ja, ich denke gerade auch so an andere Rollenspiel-Hintergrundwelten. Ich weiß zum Beispiel, in Aventurien gibt es da ganz im Norden diese Nivesen heißen die, glaube ich. Das würde ich eher als nomadische Kultur bezeichnen. Das könnte auch heißen, nomadisch sein, richtig. Ja, das dritte wären dann die Primitiven. Ja. Primitiv wären dann Aborigines, primitiv wären Steinzeitmenschen, primitiv wären aber auch dann vielleicht irgendwelche afrikanischen Dorfgemeinschaften. Das ist so das Typische in dem Bereich. Oder wie häufig, sag ich mal, in irgendwelchen Klischee-Rollenspiel-Hintergründen halt auch Trolle dargestellt werden. Das wäre auch eher primitiv. So, und die letzte große Kultur ist dann die zivilisierte Kultur. Und zivilisierte heißt dann in dem Augenblick nicht, dass wir hier ein englisches Großreich haben oder ein Renaissance-Frankreich, sondern zivilisiert heißt in dem Augenblick griechische Stadtstaaten, das Römische Reich, Byzanz und natürlich alles darüber hinaus. Das heißt, zivilisiert, auch da im Moment der Hintergrund, den wir rausbringen für RuneQuest, Corantia, Thendla ist eher zivilisiert zu verstehen, ne? Der Bereich, der beschrieben ist. Also das genau. Beschrieben wird ja momentan eigentlich nur der zivilisierte Bereich. Fast der gesamte Bereich der Welt, die sonst existieren, außer die beschriebenen Reiche und zwei Nachbarreiche, ist eben nicht zivilisiert. Ah, okay. Ja, ist doch gut. Das ist auch Potenzial für Konflikte und spannende Rollenspielabenteuer. Richtig. Das heißt, je nachdem, welchen Kulturhintergrund ich mir hier aussuche, kann ich wieder Punkte verteilen auf Standardfertigkeiten, die hier hinterlegt sind, auf Spezialfertigkeiten, die typisch sind für diese Kulturen. Und da sieht man aber auch wieder, wenn wir beide in zivilisierten Kultur aufgewachsen sind, heißt das noch lange nicht, dass und dieselben Eigenschaften hatten beim Auswürfeln. Sagen wir mal, wir haben beide so ein Glück oder so ein Pech gehabt, dass wir genau dieselben Eigenschaften gewürfelt haben und beide denselben Hintergrund haben, nicht beide zivilisiert. Ab hier beginnt dann die Wahl des Spielers, wie in welche Richtung der Charakter tendieren soll. Weil nur weil wir dieselben Fertigkeiten zur Auswahl haben zum Steigern, heißt es noch lange nicht, dass wir uns für dieselben Werte entscheiden. Und ab hier geht es dann richtig los, wo ich dann meinen Charakter in die Richtung treiben kann, wie ich mein Charakterkonzept im Kopf habe. Und das ist nochmal ein ganz, ganz wichtiger Unterschied zu anderen Spielen wie D&D nochmal als Beispiel, weil ich differenziere den Charakter hier über die Fertigkeiten und nicht zum Beispiel über eine Klasse. Weil sowas gibt es hier gar nicht. Charakterklassen sind nicht existent. Natürlich wird sich jeder irgendwie bezeichnen. Das heißt, wenn ich ein Charakter bin, der sein ganzes Leben lang irgendwo gekämpft hat, dann kann ich aber sowohl ein Soldat sein, wie auch ein Söldner, wie auch ich kann einfach sagen, ich bin ein Abenteurer, bin eine Leibgarde irgendwo. Ich kann mich selber aber auch natürlich einfach als Problemlöser bezeichnen oder was auch immer. Also den Namen, den ich meinen Charakter gebe in einer Vorstellung irgendwo, ist völlig variabel. Wichtig ist auf jeden Fall, dass die Differenzierung des Charakters über die Verteilung der Punkte auf die Fertigkeiten läuft und man nicht durch eine Oberklasse eingeschränkt ist an der Stelle, sondern durch die Kultur, durch den Hintergrund. Dazu gibt es dann die Möglichkeit, und das ist auch ja sehr geschmacksabhängig, und zwar Hintergrundereignisse. Das heißt, man kann natürlich beginnen und man kann fantasieren und sagen, ah, wo kommt mein Charakter her, und kann sich das alles ausdenken oder aus bekannten Geschichten entlehnen, sich inspirieren lassen von Romanen und Filmen. RuneQuest bietet hier aber, ich glaube, fast 4 Seiten, aber auch die Möglichkeit, auch hier den Zufall zu befragen. Einfach mal würfeln, auch mit einem W100 und alle so 1, 2, 3% gibt einen kleinen Eintrag, was in seiner Vergangenheit des Charakters passiert ist, was ihn irgendwie auf einen anderen Weg gebracht hat. Entweder warum er eine besondere Person ist, was er besonders kann, was ihn besonders ausmacht. Man kann einfach mal würfeln, gucken, was einem das Ganze bringt und das als Aufhänger nehmen, um einen Charakter zu bauen. Wenn ich von vornherein natürlich schon eine Idee für ein Charakterkonzept habe, kann ich mir diese ganzen Einträge natürlich einfach auch mal durchlesen und einfach das für mich auswählen, was meinem Charakterkonzept am ehesten entspricht. Wenn ich noch keine Idee habe, was ich überhaupt machen möchte, habe ich halt vorher meine Eigenschaften ausgewürfelt, habe daraus die Attribute abgeleitet und kann jetzt mal würfeln und mich dann durch dieses Ereignis kriege ich dann vielleicht ein Charakterkonzept-Idee. Und dafür ist es eigentlich klar. Wichtig ist dabei, dass es halt eine Möglichkeit ist, die man nutzen kann, aber nicht muss. Man kann es ausprobieren, man kann sich davon inspirieren lassen und wenn es für den Charakter, den man gerne spielen möchte, was bringt, kann man es halt verwenden. Dasselbe gilt für die Sozialklasse eines Charakters. Komme ich aus einem niederen Lohnbereich, ausgestoßener Unfreier oder Sklave, oder bin ich schon im Bereich Adel oder irgendwo dazwischen, ein normaler freier Bauer irgendwo, also aus dem Sozialklasse zumindest. Das macht natürlich auch einen großen Unterschied, wo ich herkomme. Wiederum dort auch, wenn ich eine klare Vorstellung habe, wie ich meinen Charakter aufbauen will, dann wird mir mein Spielleiter wahrscheinlich auch erlauben, einfach auszuwählen, was ich da sein möchte. Wenn ich aber einfach sage, mal gucken, was mir das Würfelglück bringt und ich würfel mal was aus und zusammen mit der Hintergrundereignis und dieser Sozialklasse, die ich erwürfelt habe, boah, da gibt sich eine Kombination, dann die habe ich vorher noch nie gedacht, klingt aber super geil, dann verfolge ich dieses Konzept vielleicht weiter. Wobei ich mir vorstellen kann, dass es hier wichtig ist, dass man die Gruppe so ein bisschen aufeinander abstimmt, weil 3 Ausgestoßene und ein Herrscher ist vielleicht auf Dauer für nicht alle Spieler gleich interessant. Ja, auch da ist die Möglichkeit, der Herrscher, der ausschließlich diese 3 Unfreien sozusagen mit sich rumschleppt, wenn der sich mit denen verdirbt, dann ist der auch nicht gut Kirschen essen. Somit sind die vielleicht ihrem Herrscher sozusagen verpflichtet, irgendwas zu tun. Andererseits ist er sehr auf sie angewiesen. Das schweißt eine Gruppe dann auch schon irgendwie zusammen. Wenn er natürlich ein Arschlochherrscher ist, der meint, irgendwie seine Untergebenen unterdrücken zu müssen, dann wird die Spielergruppe irgendwann ganz schnell nur 3 Spieler haben. Aber solange das funktioniert, ist das eine wunderbare Sache. Dann macht man vielleicht intern gemeinsame Entscheidungen und schickt dann den Herrscher vor, um die gemeinsame Entscheidung anderen Personen gegenüber durchzudrücken. Und ist dann nur sozusagen als moralische, seelische und dicke Arme sozusagen als Muskelunterstützung im Hintergrund. Der nächste Part, Familie. Familie halte ich für relativ wichtig. Das ist natürlich auch immer ein Grundkonzept von vielen Abenteuern. Früher zumindest, als ich jung war und noch viel Rollenspiel gemacht habe, hat man gesagt, okay, damit will man sich nicht belasten. Ich bin Einzelkind, meine Eltern sind tot und deswegen bin ich auf Abenteuer gezogen und ich bin völlig der einsame Wolf. Und das hat bloß jeder am Spieltisch gemacht. So hat man keine Verpflichtungen gehabt und keine Möglichkeit, sich damit den Kopf zu machen. Dadurch beraubt man sich aber der Möglichkeit, sich Vorteile zu verschaffen und man beraubt sich der Möglichkeit, dass der Spielleiter Möglichkeiten hat, die Gruppe irgendwo einzubinden. Ich denke, daran liegt auch der größte Vorteil. Man gibt einfach dem Spielleiter Punkte, wo er vielleicht Dinge anknüpfen kann. Wenn ich zum Beispiel weiß, da ist jetzt XY entführt worden, geht ihm aber befreien. Okay, macht man vielleicht, weil man ist ja ein Held. Wenn das jetzt aber vielleicht die kleine Schwester ist, ist man vielleicht nochmal anders motiviert. Haben wir das, dass man sagen kann, man muss nicht ständig irgendwie um Geld oder weil man ein lieber Kerl ist, irgendwelche in Anführungszeichen Aufträge annehmen und irgendwelche Abenteuer zu bestreiten, sondern man wird persönlich reingezogen. Und wenn man eine Freundesgruppe, Heldengruppe ist mit 3, 4, 5 Personen, wenn von einem von denen die Cousine entführt wurde, dann hilft man dem halt, weil es der Kumpel ist. Und der wird sich verpflichtet fühlen, weil seine Cousine ist halt Verwandtschaft, der hilft man halt. Andersrum ist natürlich auch die Sache, man darf es nicht vergessen, dass die Spielercharaktere dadurch auch Ressourcen haben. Wenn ich natürlich einen lebenden Onkel habe und dieser lebende Onkel ist in einer großen Stadt, dass ich dann mit dem Spieler zusammen bestimme, ein reicher Kaufmann, dann kann ich natürlich auch, wenn ich in dieser großen Stadt bin, dorthin gehen, vielleicht auf meine Beziehung zu meinem Onkel erwürfeln und dem einen Gefallen bitten. Und danach kriege ich vielleicht vom Spielleiter die Ausrüstungsliste im Regelbuch vorgelegt und kann mich da neu ausrüsten und kriege aber 30% Rabatt auf alle Gegenstände, weil die Sachen, Dinger gehören halt meinem Onkel und als Verwandtschaft kriege ich dort Rabatt. Oder ich bin irgendwo und brauche dringend Heilung. Warum sollte aber eine Heilerin eines kleinen Dorfes unbedingt einem auswärtigen Abenteurer, der sich gerade mit irgendwelchen Orks angelegt hat, von seinen Wunden heilen, obwohl der einfach nur einen Monat lang irgendwo liegen müsste, um auszuheilen? Warum soll man für den jetzt einen Zauber verschwenden, wenn im selben Dorf aber 5 Kinder sich gerade irgendwie ein Bein gebrochen haben? Wenn die Heilerin des Dorfes aber vielleicht meine Cousine ist, dann kriege ich die vielleicht doch dazu. Dann muss das Kind eben einen Tag länger warten. Es hat alles so seine Vor- und Nachteile, was zu machen. Und helfe ich dir, helfst du mir? Also wenn ich die Verwandtschaft groß genug aufbaue und insgesamt interessant genug aufbaue, dass der Spielleiter daran Spaß hat oder Ressourcen hat, um mich bzw. die ganze Gruppe dadurch in ein Abenteuer zu ziehen, ist der wahrscheinlich auch eher gewillt, mir dadurch Vorteile zu geben, wenn ich sie mal brauche. Klar, okay. So, der letzte Part im zweiten Kapitel ist, ich glaube, übernommen aus Pendragon, wenn mich nicht alles täuscht, nämlich das Thema Leidenschaften. Das Grundkonzept ist übernommen worden, ja. Das hängt aber auch mit den Verwandtschaften, von denen wir gerade gesprochen haben, ab. Ist bei Pendragon auch ein sehr wichtiges Thema, diese ganze Dynastiegeschichte, ne? Genau. Und diese Verwandtschaften, die ich vorher hatte, das bezieht sich ja nicht nur auf die Verwandten, sondern ich kann da auch Verbündete haben. Ich kann auch einen Diener haben, den ich einfach sozusagen mit aufführe als nicht Verwandtschaft, aber als befreundeten Charakter. Ich habe da auch eventuell Rivalen oder Feinde. Ich kann auch sagen, ich bin ein kleiner Juwelenhändler irgendwo, der auch auf Abenteuer geht, um seine Juwelensammlung aufzustocken. Aber ich habe auch einen großen Konkurrenten und den verewige ich auch auf dem Charakterblatt als Zusatznotiz. Und mit Hilfe dieser Leidenschaften habe ich die Möglichkeit, dort eben aufzuführen, wie ich mit jemandem in Verbindung stehe. Große Zuneigung, große Abneigung, irgendwelche Rivalitäten, auch denen verpasse ich einen Prozentwert. Das führt dann zum Beispiel dazu, dass ich einzelne Personen, einzelne Bevölkerungsgruppen, einzelne Berufsschichten, dass ich zu denen einen Prozentwert auf dem Charakterblatt haben kann. Und das könnte zum Beispiel dafür führen, wenn es da heißt, ich hasse Orks wie sonst was, dass wenn ich kämpfe, habe ich meinen normalen Kampfwert. Und wenn ich allerdings gegen einen Ork kämpfe, kriege ich einen Bonus auf meinen Kampfwert, solange ich gegen Orks kämpfe. Ebenso natürlich mit irgendwelchen Sachen. Ich liebe einen Ort, meinen Geburtsort. Ein kleines Dorf irgendwo 5 Kilometer außerhalb von Meros. Wunderbar, klasse. Den liebe ich abgöttisch, super. Und in dem Augenblick, wo dieser Ort bedroht ist, habe ich aber vielleicht die Möglichkeit, dann tatsächlich irgendetwas besser zu tun oder stärker ins Abenteuer eingebunden zu werden, als wenn es nur einfach irgendwo ein Auftrag wäre. Ist die Motivation hoch genug, dann kann ich halt so ein bisschen über mich hinauswachsen in einzelnen Situationen. Man wird einfach zum Berserker. Ja, schöne Idee. Ist halt eine optionale Geschichte, die man auch nicht einbauen muss, aber kann. Und auch da die Möglichkeit während des Spiels dem Spieler und dem Spielleiter gibt, einfach ein bisschen stimmungsvoller einzelne Begegnungen zu gestalten. Richtig. Okay, kommen wir zum letzten, zum Kapitel 3, das letzte Kapitel, was die Charaktererschaffung betrifft. Wir haben vorhin gesagt, es gibt keine Klassen, aber trotzdem ist der Charakter, hat auch ein gewisses Alter. Runkes geht davon aus, die meisten spielen junge Erwachsene, also irgendwas so Anfang 20. Aber die werden ja nicht mit Anfang 20 geboren, die haben eine Entwicklung hinter sich. Die haben eine Familie vielleicht, die haben Eltern und sie haben auch üblicherweise einen Beruf. Häufig genug ist es halt so, dass die meisten Personen einer mittelalterlichen oder eben Fantasy-Kultur erstmal einen Beruf ergreifen, der dem der Eltern ähnlich ist. Wenn meine Eltern Bauern waren, ist es sehr wahrscheinlich, dass ich dort natürlich auch Wissen über die Tätigkeit eines Bauers erwerbe. einfach dadurch, dass ich da bin und dieser Familie aufwachse. Und die Wahrscheinlichkeit, dass ich auch Bauer werde, ist auch nicht gerade klein. Bauer wird dann natürlich nicht jeder, sondern wenn mein Vater Bauer war und ich bin der dritte Sohn, dann kann halt nur einer den Bauernhof übernehmen, also werden die anderen beiden was anderes machen. Und ich bin dann halt derjenige, der stattdessen in die Armee eintritt oder sich eine Möglichkeit sucht, weil Onkel Simon einfach in Händlerlehre einzutreten oder solche Sachen. Aber so oder so gehöre ich irgendeinem Berufszweig an. Genau, und auch der ist wieder abhängig so ein bisschen von den Kulturtypen. Also die primitive Kultur hat natürlich weniger und auch andere Berufsmöglichkeiten als zum Beispiel die zivilisierte Kultur. Zum Beispiel ein Höfling gibt es meines Wissens nur da. Richtig, auch ein Unterhalter gibt es nur in zwei Kulturkreisen, nur im barbarischen und zivilisierten. Den Dieb gibt es zum Beispiel in allen Kulturtypen, wobei der natürlich auch unterschiedliche Ausprägungen haben kann, je nachdem, wo er herkommt. Das heißt, ich habe hier jetzt wieder über den Beruf die Möglichkeit, wieder einzelnen Standardfertigkeiten und Spezialfertigkeiten Punkte zu geben, um einfach dort meinen Charakter zu individualisieren. Wobei man dazu sagen muss, es ist natürlich für den Minimaxer, also für den Powergamer unter uns, und jeder hat das ein bisschen irgendwo in sich, behaupte ich einfach mal, sind natürlich bestimmte Berufe, die mit bestimmten Kulturen besonders gut einhergehen. Wenn ich ein Primitiver bin und den Beruf des Jägers nehme, sind viele Fertigkeiten, die einfach doppelt aufgeführt sind. Die sind eine Standardfertigkeit für die primitive Kultur und die Fertigkeiten, die bei einem Jäger auftauchen, haben relativ viele Überschneidungen. Und wenn ich natürlich aus einem Punktepool für die Kultur schon Punkte verteilen kann und dann später nochmal aus einem zweiten Punktepool Fertigkeitspunkte für die Berufsfertigkeit verteilen kann und die durch Zufall dieselbe ist wie vorher bei meiner Kultur, dann kann ich die natürlich relativ hochziehen. Ich kann halt weniger, aber das, was ich kann, kann ich halt besonders gut. Genau. Und wenn ich natürlich dann für eine primitive Kultur, um bei dem Beispiel zu bleiben, eine etwas ungewöhnlichere Berufswahl treffe, dann bin ich halt breiter gefächert, allerdings mit geringeren Werten in allem. Hier kommt auch das Thema dann spätestens zum Tragen, wenn ich jetzt als Konzept oder als Idee einen Charakter spielen möchte, der ja so hauptsächlich auch mit dem Thema Magie umgeht, in welcher Form auch immer. Gibt es dann auch hier die Möglichkeit, das Thema zu sagen, okay, es gibt hier als Berufe auch Zauberer, Schamanen, Priester. Wenn man in einer Kultur bleibt, in der die Magienutzer halt Spezialisten sein sollen und Magie für das allgemeine Volk eigentlich nicht zugänglich sein soll, ist das die Möglichkeit, hier tatsächlich sich auf eine spezielle Magieform einzuschießen. Genau, also es ist ja auch so eine typische Klasse in anderen Rollenspielsystemen, sagen, ich bin jetzt der Zauberer oder der Hexenmeister oder der Gildenmagier oder wie auch immer er heißen mag. So, das ist halt der hauptsächlich sich damit beschäftigt, über alten Büchern zu hängen, Zaubersprüche zu lernen und in einem Kampf den Gegner mit Feuerbällen zu beglücken. Beglücken ist gut gesagt, ja. So, einen entsprechenden Charakter in RuneQuest kann ich natürlich erstellen, keine Frage. Funktioniert hier an der Stelle auch über den Beruf und die entsprechenden Fertigkeiten. Mhm. Zu den verschiedenen Magiesystemen werden wir noch kommen, da wollen wir jetzt gar nicht im Detail drauf eingehen. An der Stelle nur in der Charaktererschaffung halt auch das Thema Magie, Magiepunkte und so weiter alles berücksichtigt. Was das inhaltlich im Detail heißen wird, kommen wir in späteren Folgen noch drauf. Ja, das Kapitel geht dann erstmal weiter, erstmal über das Thema Alter. Du hast ja schon selber erwähnt, Anfang 20 ist so das Einstiegsalter, wovon man einfach ausgeht, dass das so ist. Also junge Erwachsener. Ich kann aber natürlich auch einen Jugendlichen spielen oder eben einen älteren Erwachsenen oder sogar einen Senior oder sogar einen Greis, wie es so schön heißt hier, was den Punktepool der Zusatzfertigkeiten einfach erhöht und den maximalen Zuwachs, den ich einer Fertigkeit geben werde, kann ich dadurch erhöhen. Das ist eine Option, die man machen kann. Interessant wird da natürlich noch die Sache, warum sollte man also sich nicht einfach älter machen und einfach sagen, boah, dann kriege ich mehr Punkte. Ganz einfach, irgendwann fängt man an zu altern und die Eigenschaften nehmen ab. Man wird halt älter, gebrechlicher, vergesslicher. Da möchte man natürlich auch nicht so schnell hinkommen eigentlich. Dann sind wir eigentlich mit dem, was man, was diese Vorauswahlen bestimmt schon fast durch. Denn jetzt kommt noch die Zusatzfertigkeitspunkte. Und das ist eben das, wo dann wirklich man wirklich frei ist mit allen Möglichkeiten, die einem so in den Kopf kommen. Denn ich habe jetzt einen Punktepool gehabt für die Kultur, einen Punktepool für den Beruf und jetzt kommt noch der persönliche Punktepool. Das ist dann sowas wie das Hobby sozusagen. Ja, Hobbyfertigkeiten, womit ich mich gerne beschäftige. Ach, ich bin in einer primitiven Kultur, will aber trotzdem nebenbei Banjo spielen. Super, dann gebe ich mir eine Fertigkeitswert auf Instrument spielen, Banjo. Kein Problem. Wenn ich einfach sagen will, okay, ich habe mir 15 Punkte auf Schleichen gegeben bei der Kultur und 15 Punkte beim Beruf. Wer sagt denn nicht, dass ich mich völlig in meinem Beruf aufgehe und mich privat außerhalb meines Berufes in Anführungszeichen nochmal mit denselben Fertigkeiten beschäftige und mich mit den privaten Punkten, mit den persönlichen Zusatzfertigkeitspunkten nochmal mit dem Schleichen beschäftige und nochmal 15 Punkte draufhaue? Ich kann mich also auch noch weiter spezialisieren durch die Zusatzfertigkeitspunkte. Das auch hier kann ich sagen, okay, Zusatzfertigkeitspunkte, ich gebe laut Regelwerk sind es 150, aber da Runquest ja auch nicht mit Stufen arbeitet, könnte ich auch hier den Pool vergrößern, um einfach einen Charakter zu entwickeln, der schon etwas mehr Power hat, in Anführungszeichen. Oder der einfach ausersehen ist, wohl etwas Großes zu machen. Wenn ich jetzt wenn ich einen Hintergrund spielen will, in dem ich sage, die Charaktere sind die ausersehenen Helden dieses Landes, dann gebe ich denen einfach einen größeren Punktepool irgendwo, mit dem sie was tun können. Genauso wie ich am Anfang bei der Charaktererschaffung beim Kapitel 1 für die Eigenschaften einfach sagen kann, okay, ihr habt einen Punktepool anstelle von 80 Punkten, den ihr verteilen könnt, gebe ich euch einfach 100 oder würfelt einfach 10 Mal mit 3W6 und nehmt euch die 7 höchsten Werte. Also man ist da ja etwas freier, um die Charaktere auch höher einsteigen zu lassen, wenn man möchte. Das Ganze ist auf Seite 53 nochmal im Überblick dargestellt, die komplette Charaktererschaffung von Schritt 1 bis Schritt 10. Da kommt dann das Thema Ausrüstung und ja, da ist ein Charakterbogen auf Seite 54. Es gibt da noch einen zweiseitigen Charakterbogen, der ist am Ende des Buches nochmal, wo dann auf der Rückseite, die Rückseite des Blattes ist dann mehr für die Notizen und etwas persönlicheren Dinge drin und wo auch ein bisschen mehr geschrieben werden muss, als reine Zahlen eingetragen werden muss. Worüber wir noch nicht gesprochen haben, was aber eigentlich häufig bei anderen Rollenspielen eine der ersteren Entscheidungen ist, ich wähle eine Klasse, haben wir schon gesagt, haben wir bei Runquest nicht, sondern wir gehen über Eigenschaften, Fertigkeiten, Beruf. Aber ich wähle eine Rasse oder ein Volk. Ja, genau. Also Rasse ist ja heutzutage wieder ein Begriff, der nicht so gerne genommen wird. Man hat ja einfach nur Hintergründe und ein Volk, dem man entstammt. Ja, die Grundregeln gehen eigentlich erstmal davon aus, dass man Menschen spielt. Dafür sind die Regeln geschrieben, also dann geht das Beispiel. Grundsätzlich ist es natürlich auch in Runquest möglich, je nach Hintergrundwelt unterschiedliche Rassen zu spielen, also nichtmenschliche Völker zu spielen. Wir gehen jetzt also nicht davon aus, ob du was für eine Hautfarbe du hast als Mensch, sondern es geht wirklich um wirklich völlig andere biologische Zusammensetzungen. So, da gibt es zum einen so Klassiker wie natürlich Elf, Zwerg, Halbling, auch gerne bekannt, aber auch eher ungewöhnlichere Sachen wie, ich sehe hier Panthermenschen und Ikarus. Ikarus ist ein Typ, halb Mensch, halb Adler. Ja, das ist im Gummers in der Minotaurus in Vogelform. Ja. Dann haben wir natürlich den Minotaurus, klar, wenn man unbedingt einen Haut drauf spielen will. Die Panthermenschen für die, na gut, wollen wir es mal so sagen, es war vielleicht ein guter Schachzug von den Machern von RuneQuest Panthermenschen einzubauen. Bei den vielen Katzenfotos und Videos, die ich bei Facebook jeden Tag sehe, scheint es doch sehr viele Katzenliebhaber zu sein, zu geben. Und dementsprechend Panthermenschen in ein Rollenspiel einzubauen, ist vielleicht nicht die schlechteste Idee. Naja, okay. Also ich habe noch keinen gesehen, der das spielt. Aber also grundsätzlich Möglichkeiten gibt es. Die entsprechenden Regeln und Hinweise dazu findet man nicht in der Charaktererschaffung, sondern hinten in Kapitel 15 Kreaturen bei der Beschreibung der Kreaturen, wenn sie als Spielercharaktere geeignet sind. Das findet man auf Seite 328. Dort gibt es eine Übersicht alphabetisch über alle Kreaturen, die im Kreaturenkapitel enthalten sind und mit einem Sternchen dahinter sind gekennzeichnet Charaktere, die eigentlich als Spielercharaktere geeignet sind, also wo das Kreaturenkapitel hier genug Informationen beinhaltet, um die tatsächlich auch als Charaktere zu erschaffen. André, was würdest du sagen, wie lange dauert ungefähr durchschnittlich für dich so eine Charaktererschaffung? Von der Idee, wo du sagst, da ist nächstes Wochenende ist eine neue Runde oder da ist ein Con, wo ich hinfahre, ich habe mal Bock, mir einen neuen Charakter zu bauen, schnappst dir dein Regelbuch, einen Bleistift und ein Charakterblatt, bis zu dem Moment, wo du das abheftest und sagst, so, jetzt habe ich eine Vorstellung, wer der Typ oder die Kollegin hier ist. Was schätzt du, wie lange brauchst du ungefähr? Also ich habe schon alles zwischen einer Viertelstunde und 3 Stunden erlebt. Die Sache ist einfach die, wenn ich einfach von Kapitel 1 aus einfach alles durchwürfel und einfach mit null Idee erstmal rangehe und mich dann einfach alles erwürfel und mir dann überlege, was heißt das für mich? Diese ganzen Würfelergebnisse zusammen ergeben, was für ein Charakterkonzept und darauf dann weiter aufbaue. Das kann dann relativ zügig gehen. Wenn ich mit einem fertigen Charakterkonzept dort rangehe, dann versuche ich natürlich, dieses Charakterkonzept in dieses Regelgerüst zu zwingen, wobei ich nicht eigentlich für die Erwürfelung oder Punkteverteilung viel Zeit brauche, sondern eher dazu, mir überhaupt Gedanken zu machen, wie ich das mache. Also viel Denkpausen während der Charaktererschaffung. Dann gibt es natürlich die Möglichkeit noch zu überlegen, möchte ich jetzt einfach den Charakter schnell erschaffen? Dann sage ich einfach, okay, ich habe 150 Fertigkeitspunkte, die ich verteilen muss. Und dann kann ich entweder sagen, okay, ich kann maximal 15 Punkte gleichzeitig auf einen Wert packen. Das ist ganz klar, bei 150 Punkten und 15 Punkte gleichzeitig, die ich vergeben kann, sind 10 Fertigkeiten, denen ich 15% gebe. Ende. Das geht dann relativ zügig. Wenn ich natürlich sehe, aha, ich habe hier schon auf einem Wert, habe ich hier schon 40 Prozentpunkte, ach naja, dann 15 drauf sind 45, sind 55, okay. Jetzt habe ich aber durch den vorherigen Charaktererschaffung durch Berufe und Kultur, habe ich da schon 48. Ach naja, dann gebe ich dem mal nur 12, dann komme ich auf glatte 60 und habe dann noch davon drei über, um was anderes zu machen. Und wenn ich mit diesen kleinen Pünktchen hier und da natürlich hin und her schieben muss, das kann natürlich ein bisschen länger dauern. Es hat alles seine Vor- und Nachteile. Das eine ist halt einfach die schnellere Übersicht, einfach glatte Zehner- und Fünfer-Schritte zu vergeben. Das andere ist die Möglichkeit, möglichst glatte Fünfer- und Zehner-Werte auf dem Charakterblatt stehen zu haben. Anstelle, dass dort steht 48% hiervon und 36 davon, steht dann halt 40 und 50 halt irgendwo. Aber das ist dann eine Sache, wie man es gerne haben möchte, wie wichtig einem auch jedes Prozentchen ist. Die Minimaxer werden dann bestimmt auch Möglichkeiten finden, die Prozentpunktchen so zu verschieben, dass man 1% mehr rausholt bei kritischen Erfolgen und solchen Sachen. Ne? Also je nachdem, wie ich die Punkte verteile, kann ich bestimmt hier und da einfach mal auf die Wahrscheinlichkeit auf einen Crit einfach erhöhen oder auf einen Fumble verringern. Aber generell, sage ich mal so, ist man mit einer Charakterschaffung zwischen einer Viertelstunde und einer Stunde auf jeden Fall durch. Bedeutet, wie in anderen Rollenspielen auch, ich kann relativ schnell viele Dinge dem Zufall überlassen, bin dann auch relativ schnell mit einem Charakterbogen fertig, wo Werte draufstehen und kann im Spiel beginnen, das zu entwickeln. Ich kann mir aber auch im Vorfeld Stunde um Stunde Gedanken machen, Kurzgeschichten zusammenschreiben oder was auch immer und mir sehr viel Mühe mit meinem Charakter geben. Auch diese Möglichkeiten habe ich. Hast du noch was zum Thema? Haben wir noch was dazu? Das fällt mir noch so ein. Nein, meine Idee ist einfach so, es gibt natürlich auch erstmal, um losspielen zu können, natürlich auch vorgefertigte Charaktere. Wir haben momentan zwar keine auf der Website, aber in dem Abenteuerheft Abenteuer in Meros tauchen in beiden Abenteuer kommen mit vorgefertigten Charakteren, die man entweder als NPCs für das Abenteuer verwenden kann oder erstmal zum Reinspielen gleich erstmal Charakterbögen verteilen und sofort loslegen, ohne sich überhaupt erstmal selbst einen Charakter zu bauen. Da sieht man mal, wie die Autoren selber es gemacht haben. Da kann man mal sehen, wie haben die denn überhaupt einen Charakter gebaut? Wo sind da die Vor- und Nachteile? Ein weiteres Spielchen, was einige Leute, deren Namen ich jetzt zwar kenne, aber nicht sage, immer mal wieder machen, ist Buch- oder Filmcharaktere versuchen, mit einem Rollenspielsystem nachzubauen. Und ich denke mal, aufgrund des Prozentsystems und dass man eine Einschätzung hat, wie gut ein Charakter in einem Film, Buch, Comic, was auch immer ist, kann man solche Charaktere auch relativ gut nachbauen. Das bedeutet, alles, was ich in einem Film, was ich in einem Buch lese oder was ich in einem Film sehe, ist also auch nicht unterschiedlich als ein Charakterkonzept, was ich im Kopf habe. Und wenn ich ein Charakterkonzept im Kopf habe und weiß, wie ein Charakter eigentlich funktionieren soll, wie er eigentlich ticken soll, beziehungsweise was er können soll und was er eben nicht können soll, wenn ich das schon mal alles sozusagen schon vorgefertigt in meinem Kopf habe, das dann in Spielwerte umzusetzen, geht mit RuneQuest eigentlich eigentlich recht gut. Das heißt, als Übung zur Charaktererschaffung irgendeinen Helden, einen Romanhelden oder einen Filmhelden nehmen und den versuchen nachzubauen. Auch eine schöne Idee. Kann man mal machen. Eine weitere Idee ist, einen Lieblingscharakter aus einem anderen Rollenspielsystem zu machen. Wenn man einen tollen Earthdawn-Charakter hatte, den man vor 10 Jahren mal gespielt hat, oder einen DSA-Abenteurer, den man das letzte Mal vor 15 Jahren gespielt hat, das alte Charakterblatt mal rauskramen, mal gucken, dass sich dann daran erinnert, wie der überhaupt getickt hat, was der konnte, was er nicht konnte, etc. Und einfach versuchen, bauen wir den doch einfach mal in RuneQuest nach. Und man wird teilweise erstaunt sein, wie gut das funktioniert. Okay, ich würde sagen, das war's dann aber auch jetzt erstmal zum Thema. Solltet ihr dazu noch weitere Anmerkungen, Fragen, was auch immer haben, schreibt uns an, schreibt in die Kommentare. Ihr erreicht uns über das Standalone-Forum, über unsere Website. Sagt mal, wie es euch gefallen hat, dieses Thema mal so detailliert durchzukauen. Falls noch Fragen offen sind, wie gesagt, stellt sie einfach und sagt uns, was ihr haben wollt. Von unserer Seite war es das erstmal zum Thema. Und deswegen würde ich sagen, danke fürs Reinhören und tschüss, bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal.